Seemann, oh Seemann, denk an zu Haus, denk an das Herz, das um dich weint, fährst du hinaus. Seemann, oh Seemann, ich wünsch dir Glück, immer wieder gut zurück. Jahr um Jahr musst du fahren, jeder Abschied ist schwer, doch du liebst die Gefahren, liebst das weltweite Meer. Wolken entschwinden, wie sie wieder entstehen, muss auch ein Seemanns Leben kommen und wieder vergehen. Muss auch ein Seemanns Leben kommen und wieder vergehen. Seemann, oh Seemann, ich wünsch dir Glück, komm immer wieder.